Ja, hallo, herzlich willkommen alle zusammen zu dieser fortgeschrittenen Stunde. Das reflektiert auch geradezu das Thema, was wir jetzt haben, Serial Entrepreneurs, die halt nicht nach dem ersten Venture sagen, okay, das reicht mir, jetzt lege ich mich irgendwie an den Strand, sondern die tatsächlich aktiv sind und ganz verschiedene und ganz vielfältige Projekte machen und immer wieder gründen. Und da haben wir ja zwei exzellente Beispiele da, die ich heute begrüßen kann. Zur Linken, der Holger Jonsson, haben wir schon gehört, sehr viel zum Bereich E-Büro. Der hat aber auch noch eine ganze Menge andere Sachen gemacht. Eine der erfolgreichsten Exits war MyPhotoBook. Dann aber auch hat er mir erzählt, er hat mehr als 2 Dutzend Beteiligungen, also wirklich ganz viele Sachen, die er auch vom Start an begleitet. Zu meiner Rechten Oliver Beste, Gründer von MyToys, Gründer von FoundersLink und darüber hinaus auch an ganz, ganz vielen Unternehmen beteiligt. Wie kommt man überhaupt dazu, Entrepreneur oder Gründer zu werden? Bei mir ist das Thema Serial Entrepreneur auf jeden Fall ein Zufall gewesen. Ich bin Beamtenkind in dritter Generation und habe eher Angst vor Risiko. Und bin dann irgendwann mal in die Situation geraten, dass ich mit Freunden, mit einem Freund Thomas Heilmann, der Scholz & Friends aufgebaut hat, die Gelegenheit hatte, in ein Radio zu investieren. Er hatte schon 3 Radios aufgebaut in Sachsen, also dachte ich, Radiosender, klasse, steckst du all dein Geld rein. Habe mein gesamtes Erspartes dort reingesteckt, direkt nach dem Studium, um dann festzustellen, als ich bei der ersten Gesellschafterversammlung dabei war, dass das Unternehmen in ungefähr 8 Wochen Insolvenz anmelden würde, wenn ich nicht weitere 4 Millionen D-Mark auftreiben würde. Das war für mich so der richtig ermutigende Einstieg in Unternehmertum und die einzige Rettung war, dass ich tatsächlich selber dann dort ein halbes Jahr eingestiegen bin, die Geschäftsführer ausgewechselt habe und 4 Millionen D-Mark aufgetrieben habe und mich dabei dann mit 400.000 D-Mark verschulden musste, was für einen 29-, 30-Jährigen eben ein völlig ungeplantes Risiko war, aber die Alternative war eben alles zu verlieren. Und dann musste ich noch feststellen, dass mir dieses halbe Jahr trotz wirklich viel Angst so viel Spaß gemacht hat, dass ich das eigentlich nicht mehr missen wollte. Und bin dann zu McKinsey gegangen, weil ich dachte, da lernt man Unternehmertum, was dann gar nicht der Fall war. Aber habe mich dann irgendwann nach langen Jahren wieder losreißen können und hatte dann die Chance, ohne nochmal so ein Risiko eingehen zu müssen, nämlich in der Dotcom-Phase, MyToys zu gründen, wo uns von mehreren VCs jeweils 3 Millionen D-Mark geradezu hinterhergetragen wurde. So hatte ich dann die Chance, sehr mutig etwas zu kopieren übrigens, das war also nicht große Kreativität bei mir, nämlich ein Geschäftsmodell, was in Amerika mit zu dem Zeitpunkt 8 Milliarden Dollar bewertet war, das war eToys. Und irgendwie ein Jahr später haben wir festgestellt, dass die Börse sich tatsächlich irren kann und dass wir ein ganz schlechtes Geschäftsmodell gewählt hatten. Und dann brauchte ich 6, 7 Jahre, um dieses Businessmodell mit meinen Kollegen wirtschaftlich zu kriegen. Das hat mir aber trotzdem immer noch so viel Spaß gemacht, dass ich mich dann entschieden habe, das Gründen zum System zu machen. Das heißt, seitdem habe ich mit der Firma FoundersLink eine Firma, die Firmen gründet. Also mein Geschäft ist Startups gründen, indem mein Partner und ich uns pro Jahr ungefähr 100 Geschäftsmodelle auf der ganzen Welt anschauen, aus Wettbewerben und Ähnlichem, und dann das Beste davon aussuchen, dann selber die Firma gründen und dann die bestgeeignetsten Gründerpersönlichkeiten dafür suchen, die das Thema eigentlich besser können als wir, nur eben nicht den Mut oder die Zeit zum Gründen haben. Und die finden wir dann und holen die ins Unternehmen rein, beteiligen die massiv mit, also der Hälfte des Unternehmens, und dann suchen wir dazu Geld. Und das Geld, wenn man über Zeit eben so ein Angel-Netzwerk kennengelernt hat, kann man dann auch finden. Und so bin ich eigentlich mehr aus Versehen ins und durch Ausprobieren und sich dann dafür begeistern ins Serial Entrepreneur-Geschäft reingerutscht. Ich habe mein erstes Unternehmen also auch schon zu Schulzeiten gegründet, weil ich doch relativ früh durch so meine ersten Schülerjobs rausgefunden habe, dass ich, glaube ich, als Angestellter persönlichkeitsbedingt mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, weil das Erste, was passiert, wenn mir jemand eine Frage stellt, immer ist, dass ich nicht die Antwort gebe, sondern erstmal gucke, ob die Frage die richtige ist. Und das macht sich halt als Chef sehr viel besser. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun war, schnell der eigene zu werden. Und ich habe dann zwar erstmal noch angefangen, Medizin zu studieren, meine Eltern hatten also noch Hoffnung, habe das dann ziemlich schnell gegen BWL eingetauscht, da war dann wieder so ein Tiefpunkt und habe also seither das Aufbauen von Unternehmen, was doch meine Leidenschaft so ist, relativ exzessiv betrieben. Das sind mittlerweile so gute 2 Dutzend Unternehmen oder das sind sogar eigentlich ungefähr 2 Dutzend, die jetzt übrig sind. Ich habe auch 7 verkauft mittlerweile. Wie kann man jetzt überhaupt mal auswählen, anhand der vielen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ob das eine gute Idee ist, ob man sich da weiter noch mehr Ressourcen reinstecken sollte, das weiter verfolgen sollte? Eine Wahrnehmung würde ich ganz gerne versuchen zu vermeiden, nämlich dass dieses Aufbauen von Unternehmen in Serie oder regelmäßiges Gründen von neuen Unternehmen, dass das was wäre, was immer so ganz schnell geht. Das gibt es sicherlich, das sind so Phänomene im, denke ich mal so im Konjunkturzyklus auch, wo es dann eben irgendwann eine Mode gibt und dann schnelle Übernahmen. Ob das jetzt ein nachhaltiges Modell ist, würde ich mal bezweifeln. Das ist für mich halt so, dass ich beim Aufbau von Unternehmen grundsätzlich nicht nur daran denke, was aufzubauen, was morgen einer kauft, unabhängig davon, ob das ein solides Business ist, sondern ich denke halt zuallererst mal daran, was aufzubauen, wo ich auch glücklich mit wäre, wenn ich es für immer behalte. Und dafür muss man natürlich dann schon viel mehr tun, als sozusagen nur die richtige Mode zur richtigen Zeit zu reiten, sondern muss eben so dieses Geschäftsmodell entwickeln, haben wir heute Vormittag auch eine Menge drüber gehört. Und das braucht natürlich gerade beim ersten Mal viel Zeit. Also ein Reiz, den Leute wie Oliver sicherlich auch dabei haben, die so viel Erfahrung haben, ist, dass sie mit der Zeit natürlich viel schneller darin werden, gute Modelle zu erkennen und die auch weiterzuentwickeln. Aber gerade am Anfang macht das einfach Sinn, sich dafür viel Zeit zu nehmen. Ganz ehrlich gesagt beurteilt natürlich letztlich jeder, der das viele Jahre macht, das Geschäft eben doch sehr schnell nach dem Bauchgefühl. Aber was liegt dem zugrunde? Einmal die Frage, ist hier überhaupt geprüft worden, ob es Kunden gibt, ob Kunden das wirklich nachhaltig wollen und dafür auch zu zahlen bereit sind? Gibt es genügend Kunden? Das heißt, ist das ein Markt, in dem man wachsen kann? Ist es ein Geschäftsmodell, das man gegen Wettbewerber verteidigen kann oder kann einen da sofort irgendein großes Unternehmen oder 3 andere Startups aus dem Geschäft rauswerfen? Ja? Ist das etwas, was sich, also das ist vor allen Dingen eine sehr wichtige Frage für VCs, was auch irgendwann mal einer kaufen will? Oder kann man das in Deutschland oder in Europa gar nicht an den Mann bringen? Und so geht man eben einen Katalog durch. Dann natürlich die Frage, ist das jetzt ein Team, das sich irgendwie gerade in der Uni kennengelernt hat und sich gegenseitig nett fand? Oder sind das die Leute, die wirklich die Schlüsselfähigkeiten wie eben die gefragten Fachkenntnisse, aber auch die Fähigkeit, mit Risiko umzugehen, mit Unsicherheit Entscheidungen zu treffen, können die das? Wenn ich jetzt eine Idee habe, reicht das dir sonst, wenn ich sage, okay, die Idee und ich habe die durchdacht und die passt auch, ich habe auch schon mit den Kunden gesprochen, wäre das okay oder muss ich das schon ein bisschen konkreter noch haben? Gibt es da noch weitere Sachen? Wenn die Idee richtig innovativ ist, ja, wie ein Twitter zum Beispiel war oder von mir aus wie auch ein Google am Anfang war oder ein Facebook, dann ist es schon möglich, dafür Geld zu kriegen, auch wenn man noch keinen Finanzplan und kein Ertragsmodell hat. Grundsätzlich gilt aber schon, was hier vorhin in der letzten Stunde erklärt wurde, dass ein Ertragsmodell und eine wirklich solide Wertschöpfungskette schon die Voraussetzungen sind, die man als Angel gerne sehen möchte. Wo sagst du, okay, ich habe jetzt 24 Projekte, ich könnte auch 48 haben, aber die sind es wirklich, auf die ich mich jetzt fokussiere. Ich glaube, ein roter Faden, der sich so durchzieht, ist schon, dass es zwischen den Dingen, die man da tut, gewisse Synergien gibt, zumindest auch Synergien, wo man vorher gesammelte Erfahrungen wieder einsetzen kann. Natürlich ist auch ein gewisser Reiz bei allem, was man anfängt, liegt auch in dem Neuen, aber es ist eben die Mischung. Ja, es muss sozusagen eine Komponente dabei sein, wo man sagt, das finde ich sehr spannend, das können auch die Leute einfach sein. Es muss aber eben auch eine Komponente sein oder die Basis muss aber natürlich sein, dass man sagt, ich kann das einschätzen, ich verstehe das, ich habe eben auch die Erfahrungen und die Kontakte und die Tools, um das sicher erfolgreich zu machen. Denn ich denke, ein Reiz dabei, so eine gewisse Routine zu entwickeln, ist natürlich, dass die dass die Wahrscheinlichkeit, auf die Nase zu fallen, deutlich sinkt mit der Zeit. Wenn man was tut, womit man erfolgreich ist, der Grenznutzen von Geld ist ziemlich abnehmend, dann hat das einfach auch einen gewissen Wert, sich dabei wohlzufühlen. Also das gilt nicht nur für Ethisches, sondern auch einfach für die Frage, macht mir das Spaß, was ich gerade mache. Ja. Wie viele Stunden steckt ihr da rein? Ich stecke leider wahrscheinlich jeden Tag 10 Stunden oder 12 rein und das eher 7 Tage als 5 Tage. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch besonders schlecht organisiert bin. Es ist schon auf jeden Fall eher eine 7-Tage-Woche und eigentlich auch von früh bis spät. Das ist sicherlich ein bisschen manisch und ein bisschen getrieben. Ich finde es halt irgendwie angenehmer, in dem, was ich tue, so ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen und zu wissen, dass ich eben auch mal die Reserve habe, mich einen Augenblick zurückzulehnen, wenn das aus irgendwelchen Gründen sein muss. Ich glaube, viele Serial Entrepreneurs sind vielleicht auch so wie ich eher durch Zufall Serial Entrepreneurs geworden. Zum Beispiel ein Vorbild für mich, der Lars Hinrichs, der hat jetzt vor allen Dingen ein Unternehmen, was wirklich riesig erfolgreich ist, nämlich Xing, aufgebaut. Der hat aber vorher schon 5-mal was gemacht, was nicht so erfolgreich war. Und darunter war dann auch eine sehr große Pleite, also im 7-stelligen Bereich. Insofern sind Serial Entrepreneurs jetzt nicht unbedingt immer die überlegenen Unternehmer, würde ich sagen, ganz und gar nicht, so fühle ich mich jedenfalls nicht, sondern einfach die, die Endurance haben, die Hartnäckigkeit haben, dabei bleiben und wieder aufstehen und weitermachen. Und deswegen glaube ich, sollte jeder, der scheitert, nicht sagen, ich bin ein gescheiterter Unternehmer, sondern sagen, ich bin ein Serial Entrepreneur. Und wenn ihr es nicht nur einmal, sondern ein zweites und ein drittes Mal probiert, dann habt ihr natürlich einmal diesen Erfahrungsvorteil. Ihr habt aber vor allen Dingen ein Netzwerk an zum Beispiel Geschäftspartnern, ein Netzwerk an potenziellen Mitgründern, ein Netzwerk an Dienstleistern, die euch viel besser helfen als beim ersten Mal. Sogar wahrscheinlich noch ein Netzwerk an Kunden. Und diese ganzen Netzwerke, die man sich über Zeit aufbaut, die sind sehr wertvoll und das ist wahrscheinlich, wenn man so will, ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Serial Entrepreneurs. Wart ihr in verschiedenen Projekten sozusagen beteiligt und macht sowas Sinn? Meine Empfehlung wäre sehr, beim ersten Mal nicht die erste beste Idee zu nehmen und nicht mit den ersten besten Bekannten das Ganze zu gründen, aber eine Sache zu gründen, die man wirklich fokussiert aufbaut, an der man lernt und die man dann entweder zum Erfolg oder nicht zum Erfolg führt. Sich zu sehr zu zersplittern, ist gefährlich. Aber ich sag mal, die erste Idee zu nehmen, das ist immer eine ganz große Gefahr bei Gründern, weil sie eben erstmal nur eine finden und denken, okay, Hauptsache ich habe eine, man verliebt sich in die, versucht die zu realisieren. Dann lieber wirklich genau prüfen nach diesen ganzen Kriterien, die wir hier in diesen Stunden gelernt haben, ob die Idee Hand und Fuß hat und sich lieber vernetzen mit anderen Gründern in diesen ganzen Netzwerken, wie auch hier heute. Ja, die sind sehr wertvoll. Man muss nicht selber die Idee haben, um erfolgreicher Gründer zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt 10 Unternehmen hinter mir und habe noch keine einzige Idee gehabt. Das heißt, ich habe immer nur andere gefunden, die mit mir zusammen etwas aufgebaut haben. Und gründen heißt nicht, es gibt ja auch bei jeder Gründung gibt es irgendwie 3, 4 Gründer. Und Gründer sein heißt nicht, dass man immer zufällig der eine gewesen sein muss, der die Idee entwickelt hat. Ja, ich glaube, da ist sowieso einiges an Zufall drin. Es gibt nur wenige, die wirklich in der Lage sind, Kundenbedürfnisse richtig zu verstehen, zu durchdenken, zu durchdringen und eine komplett innovative Idee zu entwickeln. Aber es ist gar nicht nötig. Prüft einfach die Idee und die kann man auch sehr gut prüfen, indem man mit Business Angels, mit Investoren darüber diskutiert. Ja, da würde ich gar keine große Angst haben. Um auch so ein bisschen die Arbeitsbelastung als Serial Entrepreneur zu reduzieren und auch die Synergien angesprochen, die man da hat im Gründen. Professor Faltin spricht da von den Komponenten, also Bereich, ja, in ganz verschiedensten Bereichen könnte man Komponenten einsetzen. Setzt ihr Komponenten ein und welche sind das? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, heute ganz toll zu delegieren und nicht mehr die ganze Last selber zu tragen. Ja, das fängt an, dass man sich viele Softwarelösungen von mir aus von einem Frontend, von einer E-Commerce-Plattform inzwischen leasen kann oder günstig kaufen kann, dass man Dienstleistungen wie, ich weiß nicht, Marketing, SEO, SEM oder sowas zum Teil sich auch besorgen kann, dass man ich sag mal, auch im Produktionsbereich lange nicht selber irgendwie alles in die Hand nehmen muss, sondern fast überall jetzt nicht nur in Deutschland, sondern irgendwo in der Welt immer jemand anders findet, der das schon gemacht hat. Und das ist die beste Methode, erstmal mit sehr wenig eigenem Kapitalaufwand zu prüfen, ob die Idee denn überhaupt funktioniert. Wie finde ich denn heraus, ob die Komponente wirklich was taugt? Also wenn wir jetzt mal von Leuten sprechen, dann kann ich ganz klar sagen, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, wenn ihr eine tolle Idee habt und wisst, okay, ich brauche dazu jetzt von mir aus einen CTO oder ich brauche dazu jemand, der sich mit Sales und Marketing toll auskennt, dann nehmt euch wirklich ein bisschen Zeit, da ein paar Alternativen zu interviewen und zu sprechen. Und das Wichtigste zuerst sind, glaube ich, Referenzen. Wirklich andere Leute fragen, wie die Zusammenarbeit mit dem in ähnlichen Situationen war. Und rauskriegen, wie der mit Risiko und den ganzen typischen Gründerkrankheiten, Chaos und Ähnlichem tatsächlich umgehen kann. Und das Zweite ist dann immer eine Testphase vereinbaren. Das heißt, nicht jemand gleich 30% der Anteile auf einen Schlag geben, sondern erstmal den berühmten Cliffhanger, also dass man erstmal 3 Monate oder sowas zusammenarbeitet und dann erst Anteile an den Mitgründern abgibt, wenn das möglich ist. Macht natürlich nicht jeder mit und es gibt auch so geniale, tolle Mitgründer, ohne die man es gar nicht machen kann, dass man dann eben das Risiko eingehen muss. Und dann ganz wichtig, wenn man Mitgründer reinholt, immer Vesting-Verträge, auch für sich selbst. Also, dass nicht einer plötzlich mit einem Drittel des Unternehmens nach Brasilien abhauen kann und die anderen dann die nächsten 5 Jahre dafür arbeiten müssen. Alles schon passiert, sogar den Samwas passiert, dass einer nach Südafrika abgehauen. Sondern auf jeden Fall einen Vertrag, wo jedem der Mitgründer sozusagen über 3 Jahre oder 4 Jahre, wie lange immer ihr das wollt, immer nur ein Drittel oder ein Viertel der Anteile zuwächst. Und wenn dann einer plötzlich geht, weil er keine Lust mehr hat, dann gibt er eben den Rest der Anteile zurück, mit dem man dann einen anderen Mitgründer motivieren kann. Also das sind alles so Erfahrungen, die man tatsächlich als Serial Entrepreneur aus Fehlern, aus dem Falschmachen heraus lernt. Und das passiert mir auch nach x Jahren wieder. Also mir ist gerade bei meinem 5. Unternehmen passiert, dass mich jemand nach wenigen Wochen auf 3 Millionen Dollar verklagt hat, was ich echt hätte vermeiden können, womit ich gar nicht gerechnet habe. Also man macht einfach sehr, sehr viele Fehler als Serial Entrepreneur. Und ich glaube, die Kunst von jedem von uns ist einfach wirklich viele Fehler machen, aber ganz schnell daraus lernen. Keine Angst vor Fehlern haben, aber sofort korrigieren und auch als Firmenkultur durchsetzen, dass die Mitarbeiter keine Angst vor Fehlern haben in einem Startup. Fehler machen ist das Allerbeste, aber eben keine Fehler zweimal machen und ganz schnell daraus lernen. Was ist das Tolle am Serial Entrepreneurship? Warum macht man das alles? Unter uns Gründern ist ja immer so ein bisschen vielleicht Eitelkeitswettbewerb. Also das Normale ist erstmal der Gründer, die nächste Stufe ist dann der Serial Founder, die nächste Stufe ist dann der Parallel Founder und die nächste Stufe ist dann der Disruptive Founder, der was gründet, was den Markt richtig verändert. Das heißt, manch einer von uns träumt tatsächlich wirklich irgendwie Serial, Parallel, Disruptive Founder zu sein. Und wahrscheinlich sind einige von uns Serial-Gründer auch wirklich, treten manchmal wieder an, um zu beweisen, dass sie es können. Ich kann aber eigentlich sagen, dass eher der Spaß kontinuierlich zunimmt, den es mir macht. Und weil es halt ein Spiel mit sehr vielen Leveln ist, durch die man sich da bewegen kann und man jeden Tag eine Menge bei lernt. Und ich bin ein neugieriger Mensch. Ich möchte mich ganz persönlich bedanken, auch denke mal im Namen aller, für diese sehr persönlichen, inspirierenden Einsichten der Serial Entrepreneurs. Vielen Dank.